in denen meine Empfindung ständig in unübersichtliche Situationen gerieten, werde ich Ihnen darstellen, dass ich nicht nur der Diener Rudolf bin, sondern in nicht geringem Maße der Schwager Rudolf. Dann soll die Familie entscheiden, ob eine kleine Summe für den Lebensabend zu viel verlangt ist. Sie werden sich damit abfinden müssen. Womit, bitte? Mit deiner Enthüllung. Ah, du denkst, ich bin hilflos. Charlotte, weißt du, was ich tue? Ich werde an ein Zeitungsbüro schreiben. Ja, es gibt liberale Blätter mit einem Organ für die unteren Stände. Komprimiert schreibe ich mein Schicksal und sende es ein, mit allen Einzelheiten. Der Name Heckendorf wird voll genannt. Da möchte ich einmal sehen, ob der sozial empfindende Biertrinker nicht stutzig wird. Das druckt kein Mensch. Für mein Geld, ja. Ich gebe nämlich eine Annonce auf. Stell dir das vor, Charlotte. Die wird sonntags erscheinen. Sonntags! Und über den König steht nichts in der Zeitung? Nein. Ah, Moment mal, Moment. Ja, hier ist er da. Seine Majestät, der König, haben eine ruhige Nacht gehabt. Na bitte. Die durch den Druck auf das Gehirn bedingten Erscheinungen sind wieder verstärkt hervorgetreten. Der Zustand seiner Majestät ist derselbe wie gestern. Haben Sie etwas zu tun, Rudolf? Ich erlaube mir, die Vorhänge zuzuziehen. Die Teekanne ist leer, Rudolf. Ich verstehe, Fräulein Cecilie. Mir scheint auch Rudolf etwas angegriffen. Er hustet viel. Er ist im letzten Jahr um 10 gealtert. Und diese Unlust. Jeder Handgriff erfüllt ihn mit Missmut. Ich hielt ihn für zäher. Ich dachte immer, er überlebt uns alle drei. Das hat er auch gedacht. Woher weißt du, was er denkt? Ich sagte, er hatte gedacht. Und ich meinte nicht mehr, als dass es denkbar ist, dass er so dachte. Ja. Ach Gott, nein, da steht schon wieder diese dumme Bierannonce. Über das Pulver? Ach, ja, Berliner Bierpulver von A. Jakob zur augenblicklichen Selbstbereitung eines höchst erfrischenden, sehr gesunden Getränks. Na und? Ich glaube nicht an pulverisiertes Bier. Dann könnte ich ja auch an Sekt in Tüten glauben. Aber bitte, man muss natürlich die Augen offen halten, nicht? Ja, sind so klare Bierkreise. Lies laut! Ha! Hier, Frankfurt. Letzte Woche ereignete sich ein rätselhafter Todesfall. Die verwitwete Frau Postmeister B. verstarb ganz plötzlich über Nacht ohne Anzeichen irgendeiner Krankheit. Am Abend zuvor hatte sie noch an einem Spargelessen zu Wohltätigkeitszwecken teilgenommen und hinterließ einen heiteren Eindruck. Am Morgen darauf fand man sie tot in ihrem Hause. Man vermutet einen Giftmord. Da aber alle Beweise dafür fehlen, hat das hiesige Polizeibüro bisher keine Untersuchung eingeleitet. Die Ärmste? Das ist es. Gift. Meine Lieben, das ist kein Thema zur Nacht. Schon gar nicht für Clementine. Du bist zu jung. Ich bin nicht zu jung. Das Sicherste ist jedenfalls Gift. Es ist natürlich Unsinn, meine Liebe. Gift ist etwas sehr Altmodisches. Alt, aber gut. Es kann herauskommen. Hast du nie davon gehört, dass auf den Gesichtern von solcher Art Verstorbenen sich Flecken zeigen? Und was kann nicht herauskommen? Sie sind ja schon wieder da, Rudolf! Im Garten steigt ein kalter, weißer Nebel auf. Ich schließe das Fenster. Wenn noch was benötigt wird, ich bin in meiner Kammer. Ist schon gut. Jedenfalls denke ich nicht daran, mir ausreden zu lassen, dass ein einigermaßen glücklicher Mord besser zu bewerkstelligen sei als durch Gift. Und zwar angewandt in abgelegener Gegend. Kein Arzt weit und breit, keine Zeugen am Platze, ein kleiner Schwächeanfall infolge eines geheimnisvollen Trunkes. Woraus willst du denn deinen geheimnisvollen Trunk bereiten? Stichapfelsaft, Tollkirschensud. Ach, Altweibergeschwätz. Man kann sich erkundigen. Wenn man sich erkundigt, meine Liebe, hinterlässt man Zeugen. Können Sie nicht klopfen, Rudolf? Ich erlaube mir nur zu fragen, darf ich das Geschirr abräumen? Sie dürfen, Rudolf. Wie ist die Nacht? Dunkel. Ach, Rudolf, können wir nicht morgen die Rosen beschneiden?

Gegen Abend gingen zwei Landstreicher am Zaun entlang nach Westen. Etwas später hörte ich ein Käuzchen rufen. Ich erlaube mir zu sagen, ein Zusammentreffen, das mir nicht gefällt. Ich weiß nur nicht, worüber man mehr erschrickt. Über irgendwelche Landstreicher oder darüber, dass sie Rudolf von draußen durchs Fenster leuchten. Ach, Clementine, sie braucht ein Schlafmittel. Da empfehle ich Baldrian. Baldrian? Ich werde ihn auf ein Stück Zucker träufeln. Bitte, Fräulein Clementine. Danke. Einen Schluck Wasser zum Nachtrinken? Das wäre vielleicht gut. Bitte, Fräulein Clementine. Danke. Wirst du sicher einschlafen, meine Liebe. Nichts macht übrigens so müde wie ein mit Tätigkeit erfüllter Tag. Was, Rudolf? Sie sollten sich auch hinlegen. Lassen Sie die Landstreicher ruhig über das Land streichen. Wie sahen sie denn aus? Zwei mittelgroße Männer in mittlerem Alter. Einer allerdings zog einem Fuß nach. Ich würde mich einschließen. Es ist durchaus schicklich, sich zu ängstigen, besonders für ein Mädchen. Man soll aber auch nicht übertreiben. Sie bemerken doch, wenn was vorkommt, Rudolf. Wenn was vorkommt, gedenke ich es zu bemerken. Dann gute Nacht, Rudolf. Gute Nacht, die Dame. Ich wünsche eine angenehme Ruhe. Das ist ein Essen. Ein Wunder von einem Hecht. Ah, ja. Das ist der Vorteil von Gewässern in der Nähe. Und Rudolf, der ihn kocht, isst nichts davon. Bedauernswert. Wirklich? Das ist er. Clementine! Ja? Bist du im Likörschrank? Was machst du da? Ich komme schon. Bring mir ein Kissen mit und das Natron. Es liegt auf dem Nähkästchen. Ja. Und meine Pralinen. Ja. Die Soße allein mit Weißwein. Schmackhaft. Zubereitet von einem Gott. Die Füllung mit Lorbeer. Ah, ja. Aber ein wenig zu viel, schien mir. Das ist das Pikante. Wo bleibst du, Clementine? Ich komme. Ein erstaunliches Rezept. Ein Hecht gefüllt mit einem zweiten. Aber zu viel Lorbeer. Ach. Hier sind deine Pralinen, dein Natron, Charlotte. Danke. Was hast du so lange nebenan gemacht? Ich? Ich habe aus dem Fenster gesehen. Ah, und was gab es da? Nichts. Nur Rudolf war hinten im Garten. Rudolf? Was tut er dort, anstatt den Kaffee zu brühen? Wir sollten freundlich zu ihm sein. Wie er da vorhin in der Küche saß und seine Mehlsuppe aß. Nein, nein, also wirklich, da habe ich Mitleid gefühlt. Man kennt sich so lange. Ja, zu lange für mein Gefühl. Also das ist nicht nett von dir, Cäcilie. Deine Schwester hat da ein weicheres Herz. Wir sollten ihm ein Likör spendieren. Ja, dafür bin ich auch. Das wird ihm gut tun. Ja, ein Likör wird ihn in Stimmung bringen. Ach, wenn ich zurückdenke. Er war ein glänzender Unterhalter. Am Klavier beispielsweise. Also hol doch die Karaffe, Clementine! Warum denn immer ich? Weil du die Jüngste bist. Das bringt Freuden und Pflichten. Der Kaffee, bitte. Danke, lieber Rudolf. Ja, ich möchte Ihnen noch einmal versichern, wie ausgezeichnet das Mittagessen war. Cäcilie hat sie mit einem Gott verglichen. Allerdings etwas viel Lorbeer. Hol doch den Likör, Clementine. Nein. Ich eile schon. Wirklich ein Gaumenkitzel, Rudolf. Ich erlaube mir zu sagen, ich bin erfreut. Das Glas Wasser für das Natron. Sehr aufmerksam, Rudolf. Wollen Sie sich nicht ein Stündchen zu uns setzen? Auf ein Likörchen. Likör? Ein Sonntagslikör. Hier ist er schon. Charlotte hat recht. Leisten Sie uns männliche Gesellschaft, Rudolf. Nehmen Sie Platz. Oh ja, bitte, Rudolf. Ja, danke. Der ist nur für Sie da, Rudolf. Eine Praline dazu.

Ich erlaube mir zu sagen, es handelt sich um das bevorstehende Ableben der drei Damen. Was? Was heißt das? Ja, der gute Fisch von heute Mittag war nämlich in Wahrheit ein schlechter Fisch. Wie? Genau gesagt waren es zwei Fische. Der eine war frisch aus dem Netz, seine Kiemen waren rot, sein Fleisch war weiß und fest und seine Augen glänzten. Der andere aber, als ich ihn das erste Mal erblickte, schwamm auf dem Teich in der Nähe des Ufers und lag auf der Seite. Ich nahm ihn sehr vorsichtig heraus und legte ihn in ein Glas. Wichtig ist, dass keine Luft hinzutritt. Er nahm nun eine dunklere Farbe an den Flossen, dagegen wurde er fast silbern. Oh, so sah er heute früh aus. Dampf nahm ihm den Geruch, der nicht vorteilhaft war. Lorbeer überwürzte ihn spürbar. Lorbeer? Etwas eingeweichtes Weißbrot, zwei Eigelbsalz, Muskatnuss, feingewickte Petersilie ergab den Teig für die Füllung. Der Tod tritt nach 12 Stunden ein. Du redest irre! Rudolf! Ich erlaube mir zu bemerken, es wird sich herausstellen. Spürt jemand etwas? Es beginnt seltsamerweise mit einem Gefühl von Leichtsein und gewisser Verrücktheit. Selbst Glück kann empfunden werden. Dann folgen allerdings Schwindel und Sprechstörungen. Oh. Die Öffentlichkeit wird es übrigens für einen Unfall halten. Wir brauchen einen Arzt. Ja. Aus Neuruppin. 5 Stunden Weg? Ja, da knicken euch die Beine ein. Oh. Denn die ersten Symptome zeigen sich schnell. So Mörder! Wenn das stimmt. Es stimmt. Aber mein Gewissen ist leicht, denn ihr seid Mörderinnen, alle drei. Dafür hängst du, Rudolf! Nein, niemand verdächtigt mich. Ich bin als Nicht-Fischesser weit und breit bekannt. Du lügst! Der Fisch ist eine Lüge! Ich lüge nicht, ich erbe. Bestialisch, ich glaube, mir wird schlecht. Vielleicht wirkt es nicht so schlimm. Ein Stückchen von dem Fisch habe ich am Vormittag einer Katze gegeben, einer streunenden Katze. Die liegt jetzt entseelt hinter den Zuckerschoten. Was tun wir? Vor allem, meine Damen, keine Eile. Der Sonntag ist ein so schöner Tag für den Abschied. Ich trinke auf die allgemeine Gesundheit. Prost, die Damen. Ist aber widerlich süß übrigens. Ja, also, adieu, meine Lieben. Ein langes Dienstverhältnis endet. Mit Wagen und Schiff und mit den neuen dampfgetriebenen Rossen verlasse ich die nördlichen Breiten, in denen mein Leben so kümmerlich verlief. Geld von Heckendorf, Bier in der Tasche, betrete ich die Kontinente Asien, Afrika, Amerika, Australien. Ein Kindertraum erfüllt sich, wenn auch mit tragischem Umweg. Wahnsinn. Ich beginne ihm zu glauben. Milch? Milch muss her? Milch? Es war also Staubzucker. Und wir hatten also immer nur Staubzucker im Medizinschrank für die Ratten. Unsinn. Natürlich nicht. Wie? In dem blauen Fläschchen war kein Staubzucker? Was, in welchem Fläschchen? Das hübsche Fläschchen vom vergangenen Jahr. Das wir weggeworfen haben. Ich habe es nicht weggeworfen. Ja, willst du damit sagen, du hast das alte Rattengift aufgehoben? Das Fläschchen, es war so schön geschliffen und passt in der Farbe so gut zu meinem Bernstein. Und das Pulver in dem Fläschchen? Das habe ich vorhin nach dem Essen in den Likör geschüttet. Du hast recht, es sah aus wie Staubzucker. Das ist nicht wahr. Doch, Rudolf. Als ich vor dem Essen in den Medizinschrank sah, war nämlich das braune Fläschchen leer. Du Satan, das haben deine Schwestern leer gemacht. Da fiel mir mein blaues wieder ein. Ich habe alles reingeschüttet. Ich weiß nur nicht, ob es sich schon aufgelöst hat. Es hat sich aufgelöst. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Nimm es zurück, Clementine. Sag, dass du es dir ausgedacht hast. Eine Idee in deinem Köpfchen, die jeden verblüfft. Sehr niedlich tatsächlich, aber ja, nimm es zurück, Clementine. Augenblick. Bevor Clementine irgendetwas zurücknimmt, nehmen Sie zurück, dass Sie uns mit einem Hecht von zweifelhafter Herkunft vergiftet haben. Ein Wort, Clementine, ein kleines, erlösendes Wort. Erst nehmen Sie es zurück, Rudolf. Ja, gern, ich nehme alles zurück. Ich wollte euch erschrecken, wie dumm von mir. Der innere Hecht war so gut wie der äußere, die waren ja wie Zwillinge. Nur etwas viel Lorbeer? Ja, nur das. Ach, dann bitte, Clementine. Dann nehme ich es auch zurück, Rudolf. Es ist nicht wahr. Nein. Oh, welche Macht des Wortes. Ich fühle mich wieder sehr gut, Kinder. Wie nach einem Frühstück mit Champagner und Bier. Dem guten Heckendorf-Bier. Mir fällt auf, wie leicht meine Beine sind. Wirklich ganz leicht. Ja. Warum tanzen wir eigentlich nie? Wir haben einen Mann. Mann im Haus. Ja! Und mit wem, meine Liebe, sollte er zuerst tanzen? Was, Rudolf? Rudolf, das ist nicht leicht zu entscheiden, was? Ich fand es im Übrigen sehr hübsch von Rudolf, dass er den alten Walzer gespielt hat. Oh ja, er soll ihn noch einmal spielen. Also ich fühle mich nicht sehr gut im Magen, aber okay, dann spiele ich halt. Ich habe gar nichts gegen Rudolf. Ich auch nicht. Ja, niemand hat etwas gegen Rudolf. Und sollte in irgendeinem Zusammenhang irgendein giftiges Wort gefallen sein, so nehmen wir auch das zurück. Soll ich die Kitze? Bitte nicht. Vor allem aber, Mädels, nehmen wir das Geld zurück. Also Moment mal. Bis jetzt ist kein Pfennig gezahlt worden. Es handelt sich um eine Idee, Rudolf. Wir denken es uns einfach weg. Haben wir kein Geld, können wir Rudolf keins versprochen haben. Also können wir ihm keins verweigert haben, abgesehen davon, dass er keins gefordert haben kann. Hast du nicht immer gesagt, unser Geld steckt im Bier? Auch das Bier lassen wir fallen. Bravo! Vielleicht sind wir gar nicht wir. So weit würde ich gehen, meine Liebe. Dann haben wir auch keinen Diener, der Rudolf heißt. Rudolf als Menschen würde ich beibehalten. Lieber den Rittmeister von Sundmann. Nein, den unter keinen Umständen, meine Liebe. Begreifst du denn nicht, Cäcilia, wenn wir so nicht wären? Wären wir doch nicht so. Oh, meine Beine sind so leicht. Ja. Schade, dass keine Bergwelt hier ist. Ja. Ich fühle eine Lust zu großen Besteigungen. Sie sitzen ja so krumm, Rudolf. Ich erlaube mir zu sagen, ich könnte einen Deich aussaufen. Das muss der Staubzucker im Likör sein. Dann spielen Sie doch, Rudolf. Vielleicht wird Ihnen dann wieder gut. Sag mal, woher kommen denn die zwei Karaffen auf dem Klavier? Flasche sieht sie zwei, der Teufel hat die Seele schon. Es kam viel eher als die Reue, die letzte Halluzination. Vier Wagen, das Totenglöckchen bimmelt bang. Hier ging nicht Liebe durch den Magen, der Sommer hat grad angefangen. Sie hörten Fisch zu viert von Wolfgang Kohlhase und Rita Zimmer. Es sprachen Charlotte, Hilde Mikulitsch, Cäcilie, Sonja Sutter, Clementine, Gisela Zoch, Rudolf, Michael Heltau. Moritatensänger Josef Frank, Musik Helmut Eder, Regie Klaus Gmeiner. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1972.